der Neujahrsnacht mussten die letzten Vorräte dran glauben und der Alkohol floss in Strömen. Und mit Beginn des Jahres 1943 knallte im Kaukasus ein Feuerzauber über den Himmel, als ob wir den Krieg siegreich beendet hätten. Am 1. Januar rückten dann Pioniertruppen an und begannen mit ihrer fachmännischen Vernichtungsarbeit. Das monatelang gepflegte Spezialgerät der Mineralölbrigade flog ebenso in die Luft wie die Versorgungslager im Hinterland. In den großen Kühlhäusern wurden die Aggregate zerstört und dann die Bestände in Brand gesetzt und das fette Fleisch der Schweine und Hammel und Rinder verbrannte unter explosionsartigem Knallen.